Manche sagen, es ist das Jahr des Drachens. Wir sagen, es ist das Jahr, in dem Internet-Celebrities mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Im Januar 2012 wurde Mega-Upload-Gründer JimKim.com in Neuseeland verhaftet und vor gerade mal 2 Wochen haben wir in der Webshow über den Internet-Pionier John McAfee berichtet, der wegen Mordverdacht in Südamerika untergetaucht ist und mittlerweile in Guatemala verhaftet worden ist. Und jetzt ist in Belgien Fabian Thülmann festgenommen worden. Das ist der deutsche Eigentümer von populären Pornoseiten im Internet, unter anderem YouPorn. Martina Schulte mit der Webshow bei mir im Studio. Was wirft man Herrn Fabian Thülmann denn vor? Ja, es scheint so zu sein, als sei ihm das Finanzamt auf den Fersen. Er wird verdächtigt, Steuern hinterzogen zu haben. Das hat zumindest ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft Welt Online mitgeteilt. Die Kollegen berichten auch, dass Thülmann zurzeit in Belgien in Auslieferungshaft sitzt und bereits vergangene Woche sollen mehrere Dutzend Beamte der Steuerfahndung und die Polizei Büroräume und seine Privatwohnung durchsucht haben. Sie haben Computer beschlagnahmt und Dokumente, das wird alles derzeit ausgewertet. Und diese ganze Aktion kommt für Leute, die sich in der Szene auskennen, nicht wirklich überraschend. Denn die Welt am Sonntag hatte ja bereits im September ausführlich über Thülmann berichtet und über seine Man-Win-Gruppe, so nennt sich dieses Konglomerat, dieses Porno-Konglomerat, was er da geschaffen hat. Und in dem Artikel ging es eben auch um Auffälligkeiten in der Firmenkonstruktion, die, so schreibt die Welt, Zitat, den Verdacht der Steuerhinterziehung aufkommen ließen. Thülmann hatte damals einzelne Punkte der Berichterstattung mit einer einstweiligen Verfügung vorläufig untersagen lassen, ob er jetzt damit durchkommt. Entscheidet ein Gericht nächste Woche. Jetzt sitzt er jedenfalls erstmal in Haft. Ich hatte mal gehört, dass der Besitzer von YouPorn Deutscher ist. Ansonsten weiß ich überhaupt gar nichts über den Mann. Hast du mehr herausbekommen können? Man weiß auch wirklich nicht sehr viel, denn er scheut eigentlich die Öffentlichkeit und die Medien. Er hat der Financial Times Deutschland aber vor 2 Monaten ein sehr seltenes Interview gegeben. Dort hat er auch den Verdacht der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Er hat gesagt, sein Unternehmen sei zwar steueroptimiert aufgebaut, aber das jetzt als Steuerhinterziehung zu deuten, das sei einfach nicht korrekt. Außerdem habe ich über ihn noch ein ganz interessantes Feature gefunden im New York Magazine. Und die schreiben, Fabian Thülmann sei the biggest porn tycoon on the planet. Einer der ganz, ganz großen Player des Online-Sex-Biz, also der, Zitat, die Explosion of free porn online that made the early 21st century such a bonanza of masturbators, entscheidend mitgeprägt hat. Bonanza of Masturbators. Schöner. Schöner Ausdruck, ja. Kann man in den beiden Artikeln irgendwas anderes über den erfahren, wie alt er ist, außer das, was ein bisschen weiter darüber hinausgeht, dass er Deutscher ist? Also man weiß über ihn, dass er 34 Jahre alt ist, aus Aachen stammt und so schreibt auch jetzt wieder das New York Magazine, als 17-jähriger Nerd hat er damit angefangen, Software für Internet-Traffic-Statistiken zu schreiben. Das sei übrigens sehr typisch für diese neue Generation der Porn-Tycoons. Das ist nämlich nicht so, wie man das aus den Filmen kennt, ne? So Goldkettchen und Boogie Night und so weiter. Das ist alles letztes Jahrhundert. Die Porno-Größen dieses Jahrhunderts, das sind wirklich eher Software-Ingenieure, schreibt das New York Magazine. Ihre Kernkompetenzen sind eigentlich eher unsexy. Typen wie Thülmann seien, Zitat, Masters of Affiliate Marketing, Search Engine Optimization and Traffic Conversion Ratios. Mit diesen Fähigkeiten gelang es Thülmann in wenigen Jahren unter dem Namen seiner Luxemburger Dachholding Manwin ein Imperium aufzubauen und dazu gehört, du hast es vorhin selber gesagt, eben Pornoseiten wie YouPorn, aber auch Pornhub, das ist auch eine sehr große, wichtige Seite, Brothers. Und das deutsche Amateursexportal My Dirty Hobby. Ich habe eben schon gesagt, dass YouPorn eine der populärsten Pornoseiten im Internet ist. Hast du es noch ein bisschen genauer? Gibt es Zahlen? Also sowohl YouPorn als auch Pornhub gehören laut der Web-Ranking-Firma Alexa zu den 110 populärsten Seiten der Welt. Die Financial Times Deutschland berichtet, dass YouPorn und Pornhub allein im Juli rund 5,5 Milliarden Page-Views erzielt haben sollen. Das ist allerdings eine Aussage also von Thülmann, auf die sie sich da berufen. Zum Vergleich aber mal sollte das stimmen. Das ist ungefähr genauso viel wie beim Shopping-Portal Amazon weltweit in demselben Zeitraum geklickt wird. Insofern ist das halt schon eine ganz stattliche Zahl und Thülmann hat der Financial Times Deutschland eben auch gesagt, seine Seiten kämen insgesamt auf 16 Milliarden Abrufe. Euro pro Monat. Und was auch noch ganz interessant ist, also sein Firmenkonglomerat, kann man sagen, ist wirklich sehr, sehr weit verstreut. Der hat Niederlassungen in Luxemburg, in Deutschland, Kanada, Zypern, USA und Irland. Der Hauptsitz der Holding ist Luxemburg und die NZZ Online schreibt, Manwin beschäftige rund 700 Mitarbeiter. Und er selbst sagt, ich mag dieses Wort sehr gerne, es ist einfach nur steueroptimiert. Wie viel Gewinn werfen die Seiten ab, kann man das sagen? Da haben wir natürlich auch wieder nur seine eigenen Auskünfte. Heise.de schreibt, Manwin soll jährlich mehrere 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Die Erlöse kommen einerseits über Online-Werbung zustande, ne, wenn man also da auf irgendwelche Sex-Ads klickt, aber er betreibt auch kostenpflichtige Angebote. Ihm gehören nämlich neben diesen genannten Seiten auch so Online-Pay-Sites. Also die beiden bekanntesten sind, glaube ich, Brothers und Mofos. Und das ist eine sehr, sehr geschickte Konstruktion, weil er ja sozusagen auf jeden... Wie funktioniert die? Naja, wenn er sozusagen YouPorn hat und du bist einer dieser 1000 Besucher, der auf so ein Ad klickt, dann kommst du ja auch gleich wieder zu ihm, weil er auch die Inhalte anbietet. Das heißt, alles bleibt sozusagen alles bei ihm. Genau. Und so hat er sich halt eben auch geäußert. Er meint, etwa jeder 1000. Besucher würde auf solche Bezahlinhalte zurückgreifen. Das ist zwar jetzt nicht viel, aber ne, bei diesen Zahlen, die ich vorhin genannt habe, kannst du dir vorstellen, dass da einiges bei rumkommt. Die Frage bleibt für mich, vielleicht auch, weil ich es einfach so interessant finde und solche Geschichten irgendwie immer mag, wie kommt ein 17-Jähriger aus Aachen dazu, zu so einem Porno-Tycoon aufzusteigen? Das kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht alles erzählen. Ich empfehle aber diese Lektüre des New York Magazine Artikels. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Den habe ich auf unserer Webseite verlinkt. Im Prinzip hat es eigentlich wirklich so funktioniert, dass er immer mehr Seiten aufgekauft hat und ihre Auffindbarkeit im Netz optimiert hat und was man über die Anzeigen sozusagen generieren kann. Also das, was du eben schon mal meintest, er kennt sich einfach sehr gut mit dem Internetgeschäft aus und weiß, wie er wo platzieren dieses muss, sogenannte, um alles miteinander zu verbinden. Genau, das ist dieses sogenannte Affiliate-Geschäft. Ja. Ne? Du hast eine Seite, wenn du jetzt auf deine Seite ein Ad machst, dann kriegst du halt Geld, wenn jemand da draufklickt. Also dieses typische Internet-Ding eigentlich, das hatte er sehr gut drauf. Und er hat dann eben auch in einer Zeit, als es unheimlich vielen anderen Anbietern schlecht ging, weil das Netz auf einmal überschwemmt wurde von Billigpornos, man nicht mehr bezahlen musste, konnte er natürlich andere Anbieter sehr, sehr billig aufkaufen. Und dann hat er auch noch Geld eingesammelt, sagt er selber. Und zwar soll er 362 Millionen Dollar bekommen haben aus einem Wall Street Fonds, den er aber jetzt nicht namentlich genannt hat. Das alles steht auch in diesem Interview mit der Financial Times Deutschland. Und er hat das Geld wohl irgendwie genutzt, um dann irgendwie Kredite zu tilgen und noch weitere Zukäufe zu machen. Und er ist also rasant gewachsen, hat ganz viele andere Leute in der Branche eigentlich beiseite gedrängt. Und das, schreibt das Blog Media, ist auch ein Problem. Er habe sich halt mit seinem Expansionskurs eben auch viele Feinde in der Branche gemacht. Warum das genau? Also Media schreibt, die Kritik laute, dass durch die massenhafte Bereitstellung von kostenloser Pornografie er die Inhalte abgewertet habe. Der Modus operandi sei dabei fast immer derselbe gewesen. Waren erstmal genug Clips eines Pornlabels ohne Genehmigung verfügbar auf YouPorn, habe Manwin bei den betroffenen Produktionsfirmen angefragt, ob sie nicht einfach ihre Inhalte lizenzieren wollen. Und auch unter den jetzt Zitat Performern der Branche, schreibt Media, sei der Unmut über dieses Quasi-Monopol von Fabian Tillmann gewachsen. Performer in der Branche sind Darsteller. Nee, Performer, ich glaube, damit meint Media die Leute, die im Online-Porno-Geschäft fette Seiten Besitzer, hatten. Besitzer, die Darsteller sind ja eigentlich in diesem Ding. Ich dachte, bei Performer musste ich an Darsteller denken. Nee, nee. Ich musste bei Performer an Darsteller denken. Das Wichtigste zum Schluss, Millionen da draußen wollen nur eine Sache wissen. Was bedeutet all das für YouPorn und Konsorten? Sind die Seiten jetzt bald offline? Also ich habe das heute Morgen auf dem Dienstcomputer überprüft. Wir können also tatsächlich diese Seiten ansurfen. Das wusste ich auch noch nicht. Gestern nachts hat auch noch funktioniert. Das ist schön zu wissen. Jedenfalls, also es funktioniert alles wie gehabt. Die Ermittlungen sind ja auch noch nicht abgeschlossen. Ob und in welcher Größenordnung dieser Fall jetzt irgendwie weitergeht, kann man auch noch nicht sagen. Die Behörden berufen sich da auch jetzt derzeit auf das Steuergeheimnis. Der Tillmann muss jetzt erstmal klären, ob er mit der Auslieferung einverstanden ist. Und falls dies der Fall ist, dann könnte er so in 2 Wochen ungefähr nach Deutschland überstellt werden. In Belgien ist Fabian Tillmann festgenommen worden, der deutsche Eigentümer von populären Pornoseiten, unter anderem YouPorn. Martina Schulte war das mit der Webshow.